Viertens. Technologie wird uns retten. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Wer nur fest genug an sich glaubt, der findet immer eine Lösung. So ganz kann sich niemand diesem Mantra entziehen, denn es ist im Kern sehr produktiv. Nicht umsonst zeichnet den Menschen ein gewisser Fortschrittsoptimismus aus. So sagte Barack Obama während einer Präsidentschaftsdebatte 2008, die Klimakrise ist nicht nur eine Herausforderung, er ist eine Chance. Damit bediente er das Narrativ, wonach sich der Mensch immer wieder neu erfinden und besonders im Angesicht von Bedrohungen und Krisen innovative Lösungen findet. Andernfalls hätten wir es als Menschheit niemals so weit gebracht. Kommunikationsexperte George Marshall erklärt, warum wir so gerne an so etwas glauben wollen. In kognitiver Hinsicht appelliert die Bright Side direkt an das emotionale Gehirn und durchläuft dessen Vorurteile mit Bravour. Fußnote: Im Original bezeichnet Marshall diese Wahrnehmungsgewohnheit, in allem Schlechten auch eine positive Seite zu sehen, als Bright Siding. Alles Negative werde mit unverwüstlichem Optimismus ausgeblendet. Da die deutsche Übersetzung nicht ganz funktioniert, haben wir den englischen Begriff benutzt. Ende der Fußnote. Bright Side ersetzt die Unsicherheit durch Zuversicht. Kurzfristige Opfer durch das Angebot sofortiger Belohnungen in Form von Wohlstand und Status. Und sie kompensiert den Beigeschmack des Scheiterns und der Selbstzweifel, der mit dem Klimawandel einhergeht, durch ein übersteigertes Vertrauen in Technologie und Wirtschaftswachstum. Die Bright Side ist das Narrativ der Wahl für Unternehmer und Politiker und spiegelt ihre optimistische Verzerrung wider. Hinzu kommt eine notorische Selbstüberschätzung der eigenen Problemlösungskompetenz. Der Optimistic Bias, wie ihn Kahneman erforscht hat, beflügelt die Wunschvorstellung von flinken Erfindern, die den gesamten Planeten zu heilen vermögen. Die Antagonisten sind in dieser Erzählung nicht die globalen Herausforderungen, sondern jene Menschen, die den Erfolg durch Innovation pragmatisch bis kritisch einschätzen. Sie gelten als pessimistische Spielverderber, die nur nicht fest genug an den Einfallsreichtum der Menschheit glauben.